kann die Verteidigung der ist nicht erlaubt. Kann die Verteidigung der Ehre den Zweikampf entschuldigen? Nein, weil es nicht wahr ist, dass durch den Zweikampf die Beleidigung gut gemacht wird. Und weil man die Ehre durch eine ungerechte, unvernünftige und rohe Handlung wie den Zweikampf nicht wiederherstellen kann. Völlig verdreht die Ordnung. Man sagt, wenn man beleidigt worden ist, muss seine Ehre wiederherstellen. Wenn man dann das Herz durchbohre, habe ich meine Ehre nicht hergestellt. Ich habe das da weggeschafft, den Beleidiger, aber so wie er gerecht. Ja, noch schöner. Es gibt schon lange keine Menschen mehr. Es ist einfach so, wer das richten könnte.